plötzlich ist das alles aus. Plötzlich bin ich draußen aus der Maschine. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin plötzlich alleine. Es ist still, ich höre nur noch das Sausen des Windes an meinen Ohren. Ich fühle den Gurt an meinem Bauch und dass er in meinen Magen drückt. Die Sitzbank hängt über mir und ich sehe nach unten auf ein grünes Meer, das sich langsam unter mir dreht. Wie ein Meer aus Brokkoli. Ich sehe nach unten und in dem Moment weiß ich mit glasklarer Gewissheit, was passiert. Ich stürze gerade ab. Ich stürze im freien Fall aus dieser Maschine ab und stürze auf die Erde zu. Das Mädchen, das vom Himmel fiel. Die abenteuerliche Überlebensgeschichte von Juliane Köpke. Ein Feature von Renate Maurer. Zwei Tage zuvor in Lima, Peru. Es ist der 22. Dezember 1971, kurz vor Weihnachten. An diesem Tag ist der Abschlussball der 11. Klassen an der deutsch-peruanischen Humboldt-Schule in Lima, die Fiesta de Promoción. Juliane Köpke hat dort gerade ihren Abschluss gemacht. Es war das erste große gesellschaftliche Event in meinem 17-jährigen Leben. So ein Ball, das war was ganz Neues und da wollte ich unbedingt dabei sein. Für das lange Kleid im Hippie-Stil mit blauem Patchwork-Muster hat sie wochenlang gespart und Deutsch-Nachhilfestunden gegeben. Blau passt gut zu ihren kurzen blonden Haaren mit dem Pony. Als Tanzpartner hat sich der Freund ihrer Freundin zur Verfügung gestellt, Santiago. Neben der kleinen, schmalen Juliane ein breitschultriger Riese. Den Ball will sie auf keinen Fall verpassen. Deshalb bittet sie ihre Mutter, den für diesen Tag geplanten Flug nach Hause zum Vater an die Forschungsstation im Urwald zu verschieben. Und die Zeugnisübergabe war eben auch erst am 23. Und deswegen bat ich meine Mutter dann, ob wir nicht den Flug verschieben könnten. Und dann hat sie gesagt, ja, natürlich können wir machen. Dann sind wir zu Silvester dann beim Vater. Die Mutter bucht den Flug also für den 24. Dezember. Von Lima in die kleine Urwaldstadt Pucallpa im Osten Perus. Von dort ist man gewöhnlich noch 3 Tage bis zur Forschungsstation der Eltern unterwegs. Es gab eine Linie, die Fosset hieß, mit der flogen wir immer. Und die war also sehr sicher. Und da waren alle Flüge ausgebucht, weil es natürlich dann zu spät war. Und dann hat sie mir das halt gesagt, ja, wir fliegen jetzt mit Lanza. Und die anderen haben dann noch ihre Witze gemacht. Ah, Lanza ist der Lanza, der Panzer. Die Lanza, die fliegt auf den Bauch, das reimt sich halt im Spanischen. Panzer ist eigentlich Wampen, ne? So ein dickerer Bauch. Und da haben wir noch gelacht drüber. Ne? 2 Flugzeuge der peruanischen Linie waren bereits abgestürzt. Und man denkt sich ja dann, statistisch gesehen, kann es eigentlich nicht sein, dass 3 Maschinen hintereinander abstürzen. Und doch war es so. 24. Dezember 1971. Der Flug von Lima nach Pucallpa dauert nur etwas über 1 Stunde. Mutter und Tochter sitzen in der vorletzten Reihe der Lanza-Maschine. Juliane am Fenster, wie immer. In den offenen Gepäckablagen stapeln sich Taschen mit Geschenken, Weihnachtskuchen und Blumensträußen. Mit 92 Menschen an Bord hebt das Flugzeug kurz vor 12 Uhr mittags ab. Ja, und dann ging es los und war alles ganz normal, ganz normaler Flug. Und der Mann neben uns schlief gleich ein. Und wir waren nicht mehr weit weg von unserem Zielflughafen Pucallpa und müssen eigentlich schon runtergegangen sein, also auch schon im Landeanflug gewesen sein. Und da ganz plötzlich ist am Himmel die Hölle los. Ein schweres Tropengewitter. Und ich blicke aus dem Fenster, ich blicke hinaus und sehe, dass die Maschine von Wolken umgeben ist. Das war für mich aber nicht weiter beunruhigend. Ich habe mir gedacht, naja, es ist halt ein bisschen turbulent. Weil ich hatte kein Problem, wenn es turbulent wurde. Ich fand es sogar interessant vorher. Der Pilot fliegt mitten hinein in die gewaltige Gewitterwolke. April 2019, auf dem Rio Yuyapichis. Juliane Köpke, die jetzt Dilla heißt, hat an der Bootsanlegestelle des Dorfes Yuyapichis gewartet, 180 Kilometer von Pucallpa entfernt. Zusammen wollen wir mit dem Boot nach Panguana fahren, jener Forschungsstation mitten im Regenwald, an der ihr Vater damals an Weihnachten 1971 auf seine Familie gewartet hat. Nach wie vor ist die Station nur mit dem Boot zu erreichen oder zu Fuß. Regnen wird es jedenfalls so schnell nicht, auch wenn sich da die Wolken bilden. Heute Morgen war es ganz dunkel, aber das löst sich dann meistens wieder auf. Baut sich erst im Laufe der Tage auf, dann so ein Gewitter. Der Yuyapichis hat braunes Wasser wie Tee mit Milch und flache wie tiefe Stellen. Lügender Fluss heißt er in der alten Inka-Sprache Quechua, weil sein Wasserstand extrem schwankt. Bei starken Regenfällen kann er sich ganz plötzlich in einen wilden Fluss verwandeln. Vorsicht! Ja, der ist tückisch, der Fluss. Lässt sich auch nur mit diesen speziellen Motoren befahren, mit den sogenannten Pekepekes, die eine lange Stange haben, an deren Ende dann die Schraube sitzt. Wir sind zu sechst in dem Pekepeke, wie die traditionellen langen, flachen Boote hier heißen. Drei Männer hinten am Motor, einer vorne, der den Kahn mit der Starkstange im Zickzack an flachen Stellen und treibenden Baumstämmen vorbeimanövriert. Wir beiden Frauen auf dem Sitzbrett in der Mitte. Mis botas están por ahí. Mis botas, ahí están. Mis botas. Mis botas, sí. En la bodega. Ah, ja. En la bodega. Muy bien. Das ist eine Ansammlung von Geiern da vorne, Rabengeier. Das ist aber nicht, weil da irgendein Aas ist, sondern die sonnen sich da einfach oder trinken Wasser. Eine Kiesbank mit schwarzen Vögeln. Einige stehen reglos mit aufgespannten Flügeln da. Ja. 24. Dezember 1971. Dann fängt die Maschine an, immer stärker auf und nieder zu hüpfen. Sie wird herumgeworfen und die Turbulenzen werden so stark, dass auch ich anfange, Angst zu bekommen. Die Menschen fangen an zu weinen, zu beten und zu kreischen teilweise. Schon einzelne Schreie höre ich. Warum sagen die uns nichts? Fällt mir in dem Moment ein. Was ist da los? Es wird immer dunkler, es wird stockfinster um uns herum. Die Wolken umschließen die Maschine wie lebendige Wesen, wie so Geister, schwarze, dunkle Lebewesen, die Maschine umfangen. Ich schaue wieder aus dem Fenster und sehe plötzlich, dass es um uns herum blitzt. Und da wird mir der Ernst der Lage plötzlich bewusst. Und dann sehe ich plötzlich ein gleißend weißes Licht auf der rechten Tragfläche. Die Maschine macht einen irren Satz und meine Mutter sagt in dem Moment mit ganz ruhiger Stimme, jetzt ist alles aus. Und in dem Moment stürzt die Maschine nach unten, senkrecht ab. Und ich höre ein furchtbares Kreischen in allerhöchster Not und Panik und überdeckt von dem wahnsinnigen Geräusch der Turbinen dieser Turboprop-Maschine. Und die Menschen, die in höchster Not um ihr Leben schrien. Dieses Geräusch füllt meinen Kopf vollkommen aus. Und dann war ich ganz plötzlich draußen. Ich war außerhalb der Maschine und es war still. Schlagartig von einer Minute zur anderen. Und ich hörte nur ein lautes Sausen des Windes an meinen Ohren. Und ich drehte mich außerdem langsam und dieser Wald kam mir näher und da wusste ich, ich stürze ab, ich falle. Und dann ist plötzlich alles um mich dunkel. Musik. Wasser schimmert so schön in der Sonne jetzt. An den Ufern des Rio Yuyapichis meterhohes Schilf, Büsche und Bäume in den unterschiedlichsten Grüntönen. So etwa war es am Rio Chevron ja auch, wie es hier ist. Mit so viel Himmel? Ja, schon. Es ist etwas schmäler gewesen als dieser, aber der war oben frei. Hier müssen wir jetzt um diese Kiesbank und sind wir gleich da. So, jetzt steigen wir mal erstmal aus. Der ist jetzt nicht mit. Wir müssen mal alle unsere Sachen erstmal zusammensammeln. Ahí están mis botas, ¿no? Mis botas están ahí en bodega, sí. Panguana war das Herzensprojekt von Julianes Eltern. Beide Zoologen aus Deutschland. Maria Köpke, Ornithologin. Ende der 40er Jahre waren sie nach Peru ausgewandert, um in Lima zu arbeiten. 20 Jahre später, 1968, zogen sie mit Sack und Pack, Tochter, Wellensittich und Schäferhund von der Großstadt Lima mitten in den Urwald und gründeten die Forschungsstation Panguana. Es gab hier eine überwältigende Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen zu dokumentieren. Sie lebten in einer Hütte auf Stelzen. Juliane war damals 14. In der Zeit, die sie hier verbrachte, wurde sie ein richtiges Dschungelkind. Wo wir hier stehen, das ist sozusagen der Hof unseres kleinen Dorfes Panguana, weil inzwischen haben wir hier 4 Gästehäuser und eine Rundhütte als Aufenthalts- und Essraum. Und es ist ein sehr schönes Ensemble geworden im Laufe der Jahre. 4 luftige Holzhütten auf niedrigen Stelzen mit Veranda. In der Mitte die Rundhütte mit Palmwedeldach, daneben das Verwalterhaus. Dazwischen rennen und flattern Hühner und Hähne herum wie auf einem Bauernhof. Ein paar Schritte hinter der Rundhütte und dem großen Mangobaum beginnt La Selva, der Regenwald. In Panguana nennen ihn alle nur den Wald. Als ich am nächsten Morgen nach dem Absturz zu mir kam, lag ich auf dem Rücken und sah in einen Wald hinein, der mir von seinem Aspekt her bekannt vorkam. Er war ganz ähnlich wie der Wald, den ich von Panguana her kannte. Und es hatte offenbar geregnet, also Wasser tropfte auch noch von den Blättern herunter. Aber die Sonne schien bereits wieder. Ich erinnere mich daran, dass es hell war und ich aber derartig benebelt war, offenbar durch den Aufprall und eine schwere Gehirnerschütterung, dass ich da die Dinge einfach nur so wie in Watte gepackt wahrgenommen habe. Ich hörte viele Stimmen um mich herum, die ich alle von Panguana her kannte. Also Vogelstimmen, Frösche, Insekten. Das hat mir sehr geholfen, dass ich nicht in Panik geraten bin. Dann habe ich mich angeschaut, habe meine Beine untersucht und einige tiefe Schnitte entdeckt, die aber nicht bluteten. Merkte, dass mit meinem Schlüsselbein irgendwas nicht in Ordnung war. Das war gebrochen und der Knochen hatte sich übereinander geschoben und hat aber alles nicht wehgetan. Ja, dann habe ich natürlich sofort an meine Mutter gedacht. Stundenlang habe ich um mich herum gesucht, habe nach meiner Mutter gerufen. Und dann habe ich festgestellt, dass da wirklich niemand war, nirgends. Es war außer mir keine Menschenseele dort. Und ich hörte dann aber schon Flugzeuge, die in der Nähe herumflogen. Und mir war klar, dass die offensichtlich nach uns suchten, nach der abgestürzten Maschine. Und ich konnte mich nicht bemerkbar machen. Bueno, esto sucedió un 24 de diciembre, una fecha muy significativa para todos los cristianos. An den 24. Dezember, den Tag des Unfalls, erinnere ich mich genau, als wäre es gestern gewesen. Es hat einen starken Sturm in Pucallpa gegeben. Ich hatte mich nach dem Mittagessen hingelegt und meine Frau hat mich aufgeweckt und mir erzählt, dass es eine große Menschenansammlung im Büro von Lanza gäbe. Das Büro ist zufällig neben meinem Haus gelegen. Das Lanza-Flugzeug war als vermisst gemeldet worden, weil es nicht pünktlich in Pucallpa angekommen war. Juan Alfonso Zaplana Ramirez ist damals ein junger Militärarzt in Pucallpa, als er am Weihnachtstag plötzlich die Suchaktion nach den Vermissten übernehmen muss. Der Major und alle höheren Offiziere der Garnison waren bereits zu ihren Familien in die Hauptstadt abgereist. Pero esa misma noche tuvimos que agarrar y teníamos que coordinar con la base aérea del Instituto Lingüístico de Verano de los Norteamericanos, que poseían la infraestructura aérea y un aeropuerto. Noch am heiligen Abend bricht Juan Ramirez in den Urwaldort Yarinacocha auf, zum Sommerinstitut der Linguisten, amerikanischen Missionaren und Sprachforschern. Beim Institut befindet sich auch die Flugbasis. Die Militärflugzeuge werden von den Piloten dieses Instituts geflogen. Mit ihnen muss die Suchaktion koordiniert werden. Llovía a todo esto torrencialmente. Las calles en Pucallpa no estaban asfaltadas como lo es ahora. Es hat sintflutartig geregnet. Die Straßen Pucallpas waren noch nicht asphaltiert wie heute. Und so sind wir mit dem Jeep in einem riesigen Schlammloch stecken geblieben. Es war so um 10, 11 Uhr nachts. Wir sind mitten im Regen ausgestiegen und zu Fuß durch den Morast wieder zurück nach Pucallpa gegangen, um dann über mein Funkgerät zu Hause die Flugoperation über dem vermuteten Absturzgebiet für den nächsten Tag vorzubereiten. Da bin ich wirklich sehr, sehr lange herumgeirrt um diese Absturzstelle. Und ich fand außer ein paar Kabeln nichts weiter, keine Menschenseele, aber einen Weihnachtskuchen. Und da drin war nur noch erdiger Matsch. Das war nicht möglich, das zu essen. Ich fand auch eine Tüte mit Bonbons, so Fruchtbonbons, die habe ich dann mitgenommen. Beim Absturz hat sie ihre Brille verloren. Sie trägt ein Minikleid mit Patchwork-Muster. Aber nur mehr eine ihrer weißen Sandalen. Die behält sie an. Sie weiß, es gibt Schlangen, Spinnen, Ameisen und dorniges Gestrüpp am Boden. Aber ich sah natürlich nicht richtig und bin immer mit dem Fuß, habe ich immer vor mir her getastet. Und ich habe mir auch sehr bald einen Stock gesucht, mit dem ich dann vor mir her auch gestochert habe, für alle Fälle. Indudablemente, ya a partir del segundo o tercer día, llegó un apoyo masivo. Tanto de la Fuerza Aérea como de la Policía y de la población civil. Schon ab dem zweiten oder dritten Tag haben unsere Flugzeuge massive Hilfe von der Luftwaffe erhalten. Auch von der Polizei und der Zivilbevölkerung in Pucallpa, damals noch ein kleiner Ort, wo jeder jeden gekannt hat. Viele der abgestürzten Passagiere stammten aus Pucallpa und Umgebung und deren Angehörige haben bei der Suche mitgemacht. Incluso llegó una aviadora norteamericana que en este momento el nombre no lo recuerdo bien, pero que por ahí lo debo tener, que era famosa. Und sogar eine nordamerikanische Pilotin, von der ich den Namen nicht mehr weiß, aber sie war berühmt, beteiligte sich. Die US-Pilotin Jerry Cobb. In den 60er Jahren eine Kämpferin für die Zulassung von Frauen ins Astronautenprogramm der NASA. Unter dem Kommando von Juan Ramirez macht sich auf dem Boden eine Rettungsmannschaft in LKWs auf die Suche nach dem vom Urwald verschluckten Flugzeug und seinen Passagieren. Ein hoffnungsloses Unterfangen, so scheint es, in einem unüberschaubaren Areal, geleitet von falschen Hinweisen. Nach den Angaben eines Waldarbeiters, der das Flugzeug gesichtet haben will, suchen sie 80 Kilometer von Pucallpa am völlig falschen Ort. Bei der Suche hörte ich dann plötzlich ein ganz leises Geräusch, das Tröpfeln von Wasser. Das sickerte richtig in mein Bewusstsein ein und ich wusste, da ist Wasser und das ist wichtig für mich. Das ist ganz wichtig, das könnte meine Rettung sein. Mein Vater hatte mir immer wieder im Regenwald erzählt, wenn man sich verläuft und man hat das Glück, dass man irgendwie ein Wasser findet, das in eine Richtung fließt, dann sollte man nicht mehr davon lassen, sondern diesem Wasser folgen. Folge dem Wasser, das wird dann in ein größeres Gewässer münden und das wieder in ein größeres. Und so wirst du vielleicht an einen Fluss kommen, an dem Menschen leben und dann gerettet werden. Ja, diese Worte hatte ich natürlich immer im Kopf und so habe ich dann Tage verbracht und bin von einem Rinnsal, das man kaum erkennen konnte, schließlich an einen Bach gelangt, der richtig Wasser führte und der mündete dann wieder in einen anderen Bach. Plötzlich hörte ich ein sausendes Geräusch, ich glaube es war am vierten Tag. Da wusste ich in dem Moment, da kommt was Unangenehmes auf mich zu. Weil so ein Geräusch, das macht nur ein landender Königsgeier, der Condor de la Selva auch genannt. Und ich wusste, diese Tiere kommen nur dort auf den Boden, wo es auch ein größeres Aas zu finden gibt. Und es war für mich ein absolutes Grauen, ein Horror. Aber ich wusste nicht, was jetzt auf mich zukommen würde und traute mich nicht weiterzugehen. Aber ich musste ja weiter. Und dann habe ich es getan, bin um eine Biegung des Baches gegangen und in dem Moment sah ich dann, was dort geschehen war. Der Königsgeier flog in die Baumkrone und betrachtete mich von oben. Und dort stak eine Sitzbank in der Erde mit drei Toten. Diese Menschen waren aber, das war mein Trost, die waren sofort tot gewesen, weil diese Dreiersitzbank war mit solcher Wucht heruntergekommen, dass die wirklich einen halben bis einen Meter in der Erde stak. Und ich konnte nur die Füße der Menschen sehen. Und es war auch eine Frau dabei, die ihre Schuhe verloren hatte. Und in dem Moment habe ich was vollkommen Irrationales getan. Ich wollte wissen, ob es meine Mutter war. Mit einem Ast bewegt sie vorsichtig den Fuß. Die Fußnägel sind lackiert. Dabei wusste ich ganz genau, dass es meine Mutter nicht sein konnte, weil sie hatte neben mir gesessen. Und es war also vollkommen bescheuert eigentlich. Aber ich war so erleichtert, dass es meine Mutter nicht war, weil meine Mutter sich nie die Fußnägel lackierte. Also das war dann für mich klar. Und ich wollte dann da auch nichts weiter und bin weggegangen von diesem Ort. Ich hörte immer wieder die Suchflugzeuge und inzwischen war ich so gut bei Bewusstsein, das war dann ungefähr so vier Tage später, dass ich wirklich auch Verzweiflung spürte, weil ich mich nicht bemerkbar machen konnte. Hemos pasado sin lugar a dudas más de una vez por encima de la zona donde estaban los restos del avión. Wir sind mehrmals über das Absturzgebiet geflogen, aber es war unmöglich, etwas zu sehen. Denn wenn ein Flugzeug mitten im Urwald abstürzt, ist das wie ein Absturz ins Meer. Es versinkt im Blattwerk und es gibt keine Möglichkeit, es zu sehen. Also die Situation war frustrierend. Es hat großen Druck von Seiten der Familienangehörigen gegeben. Und wir haben täglich, soweit es das Wetter erlaubte, zu Boden und aus der Luft alles abgesucht. Und so sind 8 bis 9 Tage vergangen. Die Suche ist erfolglos geblieben, weil wir den Ort des Aufpralls nicht gefunden haben. Am 10. Tag wird die Suchaktion abgebrochen. Und dann am 5. Tag, glaube ich, habe ich dann plötzlich ein Geräusch gehört, das mir auch von Panguana her sehr bekannt war, und zwar das schnarrende Keuchen eines Huatzings. Das ist ein sehr urtümlicher Vogel, der so etwa Truthahn groß ist und nur in den amazonischen Wäldern lebt. Und was ich von meinen Eltern wusste und von Panguana her, diese Tiere gehen nie in den Wald. Die sind immer draußen an einem größeren Gewässer, an dem auch der Himmel zu sehen ist. Und da wusste ich, ich bin in der Nähe eines größeren Flusses. Und dann habe ich einfach alle Vorsicht außer Acht gelassen und bin diesem Geräusch gefolgt. Weil ich war 100%, 1000% sicher, wenn ich dem folge, dann komme ich raus aus diesem Wald. Musik. Familienfotos. Juliane breitet sie auf dem langen Tisch in der Rundhütte in Panguana aus. Das ist eigentlich ein recht nettes Bild geworden. Das ist dieses? Das ist dieses, ja, genau. Ein Bild, wo meine Eltern eben auch noch sehr jung ausgesehen haben. Hinterher, als sie dann im Urwald waren, da hat sie das Klima doch sehr geprägt. Und da sind sie natürlich dann etwas, ja, ich will nicht sagen verhärmt, aber wettergegerbt gewesen, sagen wir es mal so. Juliane Köpke ist in den 50er Jahren in Lima aufgewachsen. Die Eltern, Zoologen mit Leib und Seele, haben sich während des Studiums in Kiel kennengelernt. Nach dem Krieg wandert Hans-Wilhelm Köpke nach Peru aus. Maria von Mikulicz-Radetzky, die Tochter eines deutschen Gynäkologieprofessors, folgt ihm nach ihrer Promotion. 1950 heiraten sie in Lima. Beide arbeiten dort am Naturwissenschaftlichen Museum. Meine Eltern hatten ja in Lima ein Haus, das sogenannte Humboldt-Haus, gemietet. Und in diesem Haus wohnten Gastwissenschaftler aus aller Welt. Und da war natürlich viel los und ich war immer sehr glücklich, dass ich da so viele Leute kennenlernte. Und ich habe nicht so sehr gerne mit Puppen gespielt, sondern mehr mit Autos und Flugzeugen. Ich war vernarrt geradezu in Flugzeuge. So komisch, ne? Dass das dann so eine Vorgeschichte hat. Und ich finde auch heute immer noch Flugzeuge faszinierend. Im August 1968 dann der Umzug an jenen einsamen Fleck mitten im Urwald, wo die Forschungsstation der Eltern entstehen soll. Panguana nennen sie die Station. Nach den drei Wellen Tinamus, den Steißhühnern, die unter einer Hütte auf Stelzen ein Staubbad nehmen. Der Vater übernimmt den Schulunterricht. Ansonsten geht sie in die Urwaldschule. Panguana Nummer 7. Und sie nahmen mich eben immer mit in den Wald und sie zeigten mir alles, was sie selber auch sahen. Ich begleitete sie, wie gesagt, so oft wie ich konnte, war dabei, wenn die Vogelstimmen und andere Stimmen aufgenommen wurden. Sie haben alle Stimmen, die sie konnten, aufgenommen, hatten ein großes Tonbandgerät dabei und einen Parabolspiegel, den durfte ich dann oft halten. Panguana Nummer 8. Was ich eben lernte, war, den Urwald einzuschätzen. Einzuschätzen nach seiner Gefährlichkeit oder Nichtgefährlichkeit. Nach 1,5 Jahren ist das Abenteuer vorbei. 1970 besteht die Behörde auf die Rückkehr Julianes in ihre alte deutsch-peruanische Schule in Lima. Auf ihrem verzweifelten Weg heraus aus dem Regenwald folgt Juliane einem kleinen Bach, der in immer größere fließt, bis er das Mädchen tatsächlich bis an die Mündung in einen Fluss führt. Ich war so glücklich in dem Moment, dass ich die Sonne sah, den Himmel und Wasser hatte, in dem ich mich ganz anders bewegen konnte. Und so wie es möglich war, bin ich auch geschwommen, habe mich einfach treiben lassen. Es gab tellergroße Stachelrochen mit hochgiftigen Stacheln. Auf die musste sie wirklich achten. Und überall waren die Kaimane in kleineren Gruppen, die Brillenkaimane, die es in der Gegend gibt. Und ich wusste von Panguana, dass sie eigentlich auch nicht sehr gefährlich sind. Trotzdem war es sehr unangenehm zu sehen, dass diese Tiere, wenn sie flüchten, sich immer ins Wasser stürzen. Und ich war in dem Wasser und es war dann doch ein sehr mulmiges Gefühl, was ich hatte. Ich fand nichts zu essen. Ich hatte nur die Bonbons, die waren nach wenigen Tagen alle. Ich habe dann ganz viel Wasser getrunken und habe immer geschaut, ob ich irgendwo was finde, was ich essen könnte. Aber da war nichts. Es gab dort eine dichte Vegetation, aber nichts, was ich essen konnte. Am schlimmsten sind die Nächte. Erstens diese unendliche Schwärze, die Einsamkeit und das Wetter und die Mücken. Nachts geht die Temperatur dann doch auch, gerade wenn es regnet, sehr stark runter. Und dieser eiskalte Regen, wie so eisige Nadelspitzen, die mich piesackten und stachen, da habe ich auch manchmal geweint vor Verzweiflung, weil ich nichts machen konnte. In der Wunde auf der Rückseite ihres Oberarms haben sich inzwischen Fliegenmaden entwickelt. Am 10. Tag, am Nachmittag, da war ich dann doch auch sehr apathisch schon. Und dann kam ich auf eine Kiesbank und ich habe mir gedacht, ich muss jetzt erstmal 10 Minuten liegen und dann weitersuchen. Und plötzlich sehe ich eine Silhouette, die da nicht hingehörte. Ich sehe ein Boot, die Umrisse eines Motorbootes, wie ich es von Pachitea her kenne. Und glaube, nein, das kann nicht sein, du bist verrückt. Jetzt bist du wirklich durchgedreht. Du halluzinierst und es ist jetzt das Ende. Und ich komme dorthin und das Boot ist Wirklichkeit. Ich blicke um mich und sehe, dass da am Ufer ein kleiner Pfad ist. Sie schafft es, unter unendlicher Willensanstrengung den Hang hinaufzukriechen und kommt an einen Tambo, einen Unterstand, wo der Außenbordmotor des Bootes liegt. Daneben ein Fass mit Benzin. Sie träufelt davon in die Wunde im Arm und holt an die 30 Maden heraus. Am nächsten Tag ist sie zu schwach, um weiterzugehen. Ich spürte keine Angst und trotzdem eine endgültige Hoffnungslosigkeit. Es wurde dann langsam so dämmerig und ich saß da und plötzlich höre ich Stimmen. Menschliche Stimmen, Männerstimmen. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Kann einfach nicht sein. Und dann kamen sie tatsächlich aus dem Wald. 3 Männer, Holzfäller, wie ich später erfuhr. Ich starrte sie an und sie mich natürlich noch viel mehr. Sie waren total erschrocken, als sie mich sahen. Und ich sagte dann auf Spanisch, ich heiße Juliane und bin mit der Lanzermaschine abgestürzt. Wisst ihr etwas darüber? Es ist der 3. Januar 1972, 11 Tage nach dem Absturz. Mit der Nachricht vom wundersamen Überleben eines deutschen Mädchens wird sofort eine neue Suchaktion gestartet. Jetzt mit Julianes Angaben zur Absturzstelle. Auch Juan Ramirez macht sich mit einer neuen Suchmannschaft auf den Weg. Die neue Rettungsmannschaft aus Männern der Guardia Civil und Militärsanitätern wird mit Hubschraubern nach Puerto Inca zum Rio Zungaro gebracht, 20 Kilometer entfernt von der Absturzstelle. Von hier aus bricht Juan Ramirez mit ihnen zu Fuß in den Urwald auf. Das Gebiet ist extrem hügelig und verschlammt. Ohne Kompass, ohne Funkverbindung mit den Hubschrauberpiloten, die sie aus der Luft leiten, wären auch sie verloren gewesen. Bueno, yo en aquella época tenía un KW-M2 de Collins. Damals habe ich ein KW-M2 von Collins gehabt, ein nordamerikanisches Gerät, ein recht gutes Amateurfunkgerät. Und über das konnten wir mit den Piloten und mit unseren Leuten in Kontakt bleiben. Nach 2 Tagen finden sie die ersten Wrackteile, verstreut über 15 Kilometer. Die Absturzstelle ist über 80 Kilometer von Pucallpa entfernt. Die Leute starrten mich an, die waren entsetzt. Diese Augen, hat die eine Frau geschrien geradezu. Ich kann diese Augen nicht sehen. Julianes Augen sind vollkommen blutunterlaufen, offenbar vom Druckunterschied, als sie aus dem Flugzeug geschleudert wurde. Die Holzfäller haben sie mit dem Boot nach Turnavista gebracht, wo es eine kleine Krankenstation gibt. Auf der Fahrt dorthin weichen die Einheimischen erschrocken vor ihr zurück. Ein Urwaldgeist. Da war zufälligerweise eine amerikanische Pilotin, die auch ausgebildete Astronautin war, die erste offensichtlich, die es so gab. Und sie sagte zu mir, Sie bringt mich zur Missionsstation nach Jarina Kocha. Da bin ich gut aufbewahrt, werde vor den Journalisten geschützt und habe auch gute Ärzte. Die hätten sehr gute Ärzte da. Und dann musste ich in ein Flugzeug steigen. Das war für mich der reinste Horror. Ne? Ich habe gesagt, ich möchte nicht fliegen. Sie hat gesagt, ich bin Astronautin. Kannst sicher sein, dass ich dich da heil hinbringe. Auch Julianes Vater macht sich auf den Weg zum Institut der Linguisten, zu den amerikanischen Missionaren und Sprachforschern, die die Sprache der Indigenen studieren, um die Bibel für sie zu übersetzen. Dann sah ich meinen Vater und wir fielen uns stumm in die Arme. Er fragte, wie geht's dir? Und ich sagte, mir geht's gut. Das war also wirklich das in dem Moment Idiotischste, was man eigentlich sagen konnte, weil natürlich ging es niemandem gut. Und dann bekam ich Fieber, ganz hohes Fieber, über 40 Grad mit Schüttelfrost. Und das Knie, das eine, wurde total dick und ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ein Kreuzbandriss. 1,5 Wochen war sie damit durch den Urwald gelaufen und im Fluss geschwommen. Der Körper hat dann losgelassen. In dem Moment, wo ich gerettet war, wo ich in Sicherheit war, hat er losgelassen. Ja. Ya esta es en la cola del avión. Aquí tú puedes ver, estas fotos son inéditas porque nunca nadie las ha visto. Das ist am Flugzeugheck. Diese Bilder sind was ganz Neues. Die hat keiner zuvor gesehen. Fue un rollo que yo tenía que se me había perdido. Erst vor ein paar Jahren hat Juan Ramirez die verloren gegangene Filmrolle wiedergefunden und hat sie entwickeln lassen. Unter den Schwarz-Weiß-Fotos sind auch 12 von der Absturzstelle. Blanco y negro, para que me pudiese hacer copia de estas fotos. Hier kannst du das Flugzeugheck mit dem Logo von Lanza sehen. Bueno, estas fotos también son del avión, de los asientos. Diese Bilder sind auch vom Flugzeug, von den Sitzplätzen. Strukturelles Auseinanderbrechen infolge schwerer Turbulenzen und Blitzeinschläge wird später die offizielle Absturzursache lauten. Die Turboprop vom Typ L188A Elektra war ursprünglich für den Einsatz in Wüstenregionen gebaut worden. Ihre starre Flügelkonstruktion machte sie denkbar ungeeignet für Turbulenzen. 2 Wochen nach dem Unglück wurde Lanza die Lizenz entzogen. Este es un asiento donde tú ves una pelota. Se ve que iba algún niño acá porque aquí hay un zapato de una criatura. Das ist ein Sitzplatz, wo du einen Fußball sehen kannst. Hier saß ein Kind, weil hier noch der Schuh ist. Der weiße Schuh eines Kleinkindes, dessen Schnürsenkel sich in der Armlehne verheddert hatten. Ahora, ¿dónde estaba el cadáver del niño? Vete a saber dónde estaría. No, porque aquello era espantoso. Wo die Leiche des Kindes war? Gott weiß wo. Das war grässlich, also es war traumatisch. Aber naja, es wird gesagt, dass wir Ärzte gewohnt sind, Tote zu sehen. Und das stimmt. Aber so ein Unfall wühlt doch viele Gefühle in einem auf. In der Hoffnung, weitere Überlebende zu finden, haben sich inzwischen auch Familienangehörige, Journalisten, Bauern und Holzfäller zur Absturzstelle aufgemacht. Einige schließen sich der Truppe von Juan Ramirez an und helfen mit, Bäume für einen Hubschrauberlandeplatz zu fällen, um die Überreste der Toten nach Pucallpa zu bringen. 91 Menschen sind bei dem Absturz ums Leben gekommen. En todo el recorrido no encontramos ningún signo de que hubiesen habido otros sobrevivientes. El caso de Julián fue un caso excepcional. Auf der gesamten Strecke haben wir nicht ein einziges Anzeichen dafür gefunden, dass es weitere Überlebende gab. Juliane war ein Ausnahmefall. Mehr noch, die Leichen, die wir gefunden haben, waren nach all den Regentagen komplett aufgeweicht. Sie waren von Insekten und kleinen Tieren aufgefressen. Es gab nur noch Skelette. Muy, muy desagradable, pero los demás cadáveres pues estaban colgados en los árboles. In el suelo, estaban desperdigados por todos lados, muchos fragmentados. Die Leichen sind in den Bäumen gehangen, lagen auf dem Boden, überall verteilt. Viele waren fragmentiert. Also, es war ein sehr schlimmes Bild. En fin, la cosa era un espectáculo indudablemente terrorífico. Ramirez und seine Leute finden auch die Sitzbank, auf der Juliane und ihre Mutter gesessen haben. ¿Y por qué lo identificamos? Porque al costado del asiento de su madre había un bolso de tela. Wie wir sie identifiziert haben, an der Lehne des Sitzes der Mutter hat sich ein Stoffbeutel befunden. In diesem Beutel waren Dokumente, mit denen man die Mutter Julianes identifizieren konnte. Und darin waren auch Tonbänder mit Aufnahmen von Vogelstimmen, was wohl mit ihrer Arbeit in Banguana zu tun hatte. In dieser Bolsa había documentos que la identificaban a la mamá de Julián y había cintas magnetofónicas donde ella grababa el canto de las aves, porque parece que ese era su trabajo en Banguana. Einen Lachfalken kann man hören, der nur in der Regenzeit ruft und in Banguana nur mehr sehr selten vorkommt. Eine Sternwachtel. Ein Ameisenvogel. Die Journalisten sind gerade im Begriff, wieder abzureisen, als die Nachricht vom Überleben einer 17-jährigen Deutschen wie eine Bombe einschlägt. Um seiner Tochter Ruhe vor den Journalisten zu verschaffen, vereinbart Julianes Vater ein Exklusivinterview mit zwei Reportern des Stern-Magazins. Der Militärarzt Ramirez ist mit den amerikanischen Linguisten befreundet und es gelingt ihm, sich Zutritt zum Haus zu verschaffen, in dem Juliane liegt. Ich habe das Zimmer von Juliane betreten. Die Gardinen waren zugezogen, das Zimmer war verdunkelt. Ich nehme an, um zu verhindern, dass man ein Foto macht. Es war so dunkel, dass man sie kaum erkennen konnte. Ich habe mit ihr nicht gesprochen, war 2-3 Meter von ihr entfernt. Und der Vater ist beschützend zwischen uns gestanden. Aber der Vater war hier im Medio, como protegiéndola. Le entregué la bolsa que yo había encontrado con las cintas magnetofónicas y otras cosas que no recuerdo qué eran. Ich habe ihm die Tasche übergeben, die ich gefunden hatte, zusammen mit den Tonbändern, und ich habe gesagt, dass es ein Wunder sei, dass seine Tochter überlebt habe. Und er hat gesagt, dass er nicht an Wunder glaube, dass er nicht gläubig sei. Ich hatte den Satz gar nicht religiös gemeint, sondern im Sinne von einem wundersamen Geschehen, aber naja. Er hat in ziemlicher Abwehrhaltung gesagt, dass es an anderen Umständen gelegen habe. Noch etwas hat Juan Ramirez mitgenommen. Und er hat es die ganzen Jahre über bei sich behalten. Er bittet mich, die Augen zu schließen und drückt mir etwas in die Hand. Etwas Viereckiges, Metallisches. Bueno, te estaba preguntando si tú sientes algo especial al tomar en contacto con esto que te he entregado. Fühlst du etwas Besonderes, wenn du in Kontakt mit dem kommst, was ich dir gerade überreicht habe? Una cosa muy rara, muy extraña, pero que ahí está, está en tus manos. Es ist etwas von diesem Flugzeug. Algo de ese avión. Das mit diesem Flugzeug abgestürzt ist. Algo que cayó en es, con ese avión. Das mit Juliane abgestürzt ist. Algo que cayó con Julián. Etwas, das Juliane das Leben gerettet hat. Algo que le salvó la vida a Julián. Seatbelt. Seatbelt, of course. Es ist die Sitzgurtschnalle. From the seat of Julián, eh? Really? Really. Der Sitzgurt hatte Juliane beim Absturz das Leben gerettet. Aber weitere glückliche Umstände kamen dazu. Ihr Leichtgewicht am Ende der Dreiersitzbank und die heftigen Aufwinde des Sturms, die ihre Sitzbank zum Trudeln brachten. Die richtige Drehung der Bank, die den Sturz beim Aufprall auf das Blätterdach der Urwaldbäume gedämpft hatte, ebenso wie die Lianen dort. Nachdem ich dann einigermaßen wieder in Ordnung war, dass ich auch gut gehen konnte und mich wirklich auch wieder erholt hatte, sind mein Vater und ich dann nach Banguana gefahren. Da waren wir dann alleine. Das war natürlich schwierig, weil mein Vater nach einigen Tagen der Suche hat er dann wohl die Leiche meiner Mutter identifiziert und da war keine Hoffnung mehr. Am 12. Januar hatte man Hans-Wilhelm Köpke eine Leiche in einem Zinksarg gezeigt, die er anhand der Zehenform als den Körper seiner Frau identifizierte. Er war sich allerdings nicht sicher. Besonders peinigend für ihn war der relativ frische Zustand der Leiche und die Vorstellung, seine Frau habe nach dem Absturz noch länger gelebt. als er mir das erzählte. Ich habe es erst nicht glauben wollen. Ich konnte damit aber nicht umgehen. Das war eine Nachricht, die ich einfach so aufnahm, wie andere auch. Und es hat lange gedauert, bis ich dann auch weinen konnte, Jahre sogar. Beide konnten sie nicht weinen. Das Unglück ließ sie auch nicht einander näher rücken. Ich habe gesagt, lass uns doch Musik hören. Nein, er möchte die Musik nicht mehr hören. Lass uns Spiele spielen, lass uns Skat spielen. Nein, möchte er auch nicht mehr. Er hat gerne Walzer gehört und das war auch vorbei. Er sagte dann auch, nein, er möchte das nicht mehr. Das erinnert ihn zu sehr an die Zeiten, die er glücklich war. Das hat er mir so nicht direkt gesagt, aber das wurde mir dann später klar. Auch die tragische Berühmtheit macht ihr zu schaffen. Journalisten stellen ihr nach, versuchen mit Teleobjektiven in ihr Schlafzimmer zu fotografieren. Der Vater beschließt, Juliane nach Deutschland zu schicken. Sie soll bei ihrer Tante und Großmutter in Kiel ein Leben ohne die Aasgeier von Journalisten führen. Es hilft kein Bitten und Flehen. Im März 1972, 3 Monate nach dem Absturz, bringt er sie zum Flughafen. Und ich musste natürlich meinen ersten Überseeflug antreten mit der Lufthansa. War sehr, sehr schwer für mich, der Flug. Ja, und dann begann ein neues Leben für mich. In Kiel geht sie auf ein Gymnasium mit Kollegstufe. 1974 kehrt auch Hans-Wilhelm Köpke nach Deutschland zurück und beginnt in Hamburg als Professor der Zoologie zu lehren. Bald darauf nimmt er Juliane mit auf eine lange Reise nach Australien zu einem ornithologischen Kongress. Sie nehmen Vogelstimmen in Neuguinea auf, reisen weiter bis Hawaii und kommen sich langsam wieder näher. Über den Absturz und das, was er bei jedem angerichtet hat, reden sie nie. Und ich habe Jahre gebraucht, bis ich überhaupt über den Tod meiner Mutter weinen konnte. Und das waren mindestens 4, 5 Jahre später. Und da war einmal zu Weihnachten, war das einmal so, dass ich dann gar nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Aber ich war wie in so einen Kokon eingeschlossen. Ja. »1998 bringt Werner Herzog sie für die Dreharbeiten zu seinem Dokumentarfilm »Schwingen der Hoffnung« an die Absturzstelle zurück. Erst danach beginnt sich ihre emotionale Taubheit gegenüber dem Absturzgeschehen langsam zu lösen. Vor allem mit dem Erscheinen ihres Buches 2011 entwickelt sie wieder ein normales Verhältnis zur Öffentlichkeit. Ist das von Leo? Ja. Juan Ramirez, der die Suchaktion nach ihr in jenen Weihnachtstagen 1971 geleitet hat, hat sich mit der Flugzeugkatastrophe und Julianes Überlebensgeschichte intensiv beschäftigt. Er fing sogar an, eine Erzählung darüber zu schreiben, die er dann aber wieder ad acta legte. Persönlich begegnet sind sich er und Juliane bis heute nicht. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Dann hat er auch mehr Zeit, sich vorzubereiten. Ich will da nicht einfach mit der Tür ins Haus fallen. Ja, wobei ich natürlich auch nicht jetzt möchte, dass er dann alt und gebrechlich wird, bis ich mich dann melde. Panguana hat Juliane nie losgelassen. 1977 kehrt sie erstmals wieder zurück, um für ihre Biologie-Diplomarbeit über die Färbung von Tagesschmetterlingen zu forschen, später dann für ihre Doktorarbeit über die Ökologie der hier lebenden Fledermäuse, immerhin 56 Arten. Ihr Vater unterhält die Forschungsstation von Deutschland aus. Als er dann aber im Jahr 2000 starb, dann haben aber mein Mann und ich sehr schnell beschlossen, wir führen das Erbe meiner Eltern weiter und bemühen uns, eben da auch wieder die Station richtig aufzubauen. Inzwischen ist Juliane Diller, wie sie jetzt heißt, Mitte 60 und teilt ihr Leben zwischen Deutschland und Peru. In München leitet sie die Bibliothek der Zoologischen Sammlung. Im Frühjahr und Herbst aber kümmert sie sich regelmäßig ein paar Wochen lang um Panguana. Okakunga. Das ist ein seltenes Baumhuhn. Wir gehen ein Stück in den Regenwald hinein. Juliane in Gummistiefeln und mit gezackten Buschmessern voraus. Am Boden dicke Wurzeln und kleine Tümpel. Im Jahr 2008 fand sich ein großzügiger Sponsor in München, mit dessen Hilfe Panguana und der Regenwald so richtig wachsen konnten. Mittlerweile können hier 20 Gäste wohnen. Und inzwischen ist das Gelände jetzt 14 Quadratkilometer, also 1400 Hektar groß, worüber wir natürlich sehr, sehr stolz sind auch. Durch Umkauf umliegender Gelände, Parzellen, die uns angeboten worden sind, das so zu vergrößern und ein richtiges kleines Paradies zu schaffen, in dem auch jetzt wieder viele seltene Tiere zu finden sind, die vorher gar nicht mehr da waren. 2011 wurde ein großer Teil von Panguana vom peruanischen Umweltschutzministerium zum privaten Naturschutzgebiet erklärt. Nach wie vor zieht die enorme Artenvielfalt Biologen aus aller Welt an die Station. Entstehen hier zahlreiche Diplom- und Doktorarbeiten. Juliane betreut die Gastforscher, bringt Naturschutzprojekte voran, handelt mit den indigenen Nachbargemeinden und mit Behörden Verträge aus. Es gibt natürlich alle möglichen Herausforderungen. Illegale Goldwäscherei, die viel am Oberlauf des Yuyapichis stattfindet. Dann illegaler Holzeinschlag, Brandrodung, wo auch eben sehr viel leider Regenwald zerstört wird. Und da versuchen wir eben auch dadurch, dass wir viel erzählen über die Bedeutung des Regenwaldes und seine Zerstörung, über die Bedrohung, auch über das Funktionieren, die Funktionsweise des Regenwaldes, dass wir da viel an die Öffentlichkeit gehen, in Schulen vor allem auch Schulen zu uns einladen, in der Nachbarschaft. Es handelt sich nämlich um eines der reichsten Ökosysteme auf einem der ärmsten Böden der Welt. Das ist etwas, was die meisten Leute gar nicht so begreifen. Und wer hier lebt, der sieht diesen Wald als unendlich an, in Raum und Zeit. Und der ist immer da, der war schon immer da und der wird auch immer da sein, was aber nicht der Fall ist. Weil wenn man ihn einmal abgerodet hat, dann wird er sich nicht mehr regenerieren können. Fast 50 Jahre ist es jetzt her, dass der Regenwald sie aufgefangen hat, dass er sie mit seinen Stimmen und Gewässern vor dem Tod gerettet hat. Jetzt rettet sie ihn. Das Mädchen, das vom Himmel fiel. Die abenteuerliche Überlebensgeschichte von Juliane Köpke. Ein Feature von Renate Maurer. Gesprochen haben Irina Wanka, Raphael Sass und Jörg Stelling. Ton Robert Pawlitzka. Redaktion Eva Reuter. Mehr unter oe1.orf.at/hörbilder. Sie hörten eine Koproduktion des österreichischen und des westdeutschen Rundfunks 2019.